Byte FM. Es ist 21 Uhr. Ihr hört das Gastspiel auf Byte FM, die Sendung, in der euch MusikerInnen und Bands höchstpersönlich ihre Lieblingssongs vorspielen und dabei selbst durch die Auswahl moderieren. Heute mit Martin von Fortuna Ehrenfeld. Die einen gehen shoppen, alles Gute. Wohin dein Weg dich führt, verwickelt sich so schnell, yo. Der Traum vom Fliegen, reine Theorie. Aber die Nacht danach vergesse ich einfach nie. So Scheinung, keiner kommt dir lebend oder unrasiert davon. Scheinung, das ganze Ding war endlich wieder klar. Als unsere Gegenwart sein Fiction war. Wir gehen jetzt schaukeln und dann schauen wir uns mal an, wie man aus dem, was Schrott ist, Neues bauen kann. Jo, der zweite Himmel, reine Utopie. Aber dein Blick danach vergesse ich einfach nie. So schau. Scheinung, keiner kommt hier lebend oder unrasiert davon. Scheinung, Scheinung, das ganze Ding war endlich wieder klar. Als unsere Gegenwart sonst Fiction war. La la la la la, la la la. Klar, als unsere Gegenwart noch Science and Fiction war. La, la, als unsere Gegenwart, die Gegenwart noch Science and Fiction war. La, la, la, la, la, la, als unsere Gegenwart, die Gegenwart noch Science and Fiction war. Was ich suchte, konnte ich in dir finden. Lass mich nochmal schauen und dann lass mich erblinden. So shine on, shine on. Keiner kommt hier lebend oder unrasiert davon. Shine on, shine on. Das ganze Ding war endlich wieder klar. Als unsere Gegenwart sein Fiction war. La la la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la la. Als unsere Gegenwart Science Fiction war, heißt der Song, ist ein Song aus dem neuen kommenden Album von Fortuna Ehrenfeld, dem Projekt rund um Martin Bechler aus Köln. Das neue Album heißt Glitzerschwein und erscheint am 8. September. Und dazu erzählt euch Martin gleich persönlich mehr. Ihr hört nämlich das Gastspiel auf Byte FM. Und das ist die Sendung, in der MusikerInnen das Programm selbst gestalten, Songs aussuchen und durch die Auswahl moderieren. Heute mit Martin Bechler von Fortuna Ehrenfeld. Viel Spaß also mit dem Gastspiel. Viel Spaß mit Fortuna Ehrenfeld. Hallo, hallo, hallo, hier ist Martin von Fortuna Ehrenfeld. Ihr hört das Gastspiel auf Byte FM. Es grüßt die panomoralische Liebe und das Ministerium für Ausrasten und Achtsamkeit. Wir FreundInnen ballern uns jetzt mal eine Stunde lang schön 10 Songs um die Ohren, die ich mir hier ganz alleine ausdenken darf. Toi, toi, toi. Und wir fangen an, um ein bisschen wach zu werden mit meiner heißgeliebten Kapelle Ever Since. Wir schlagen uns erstmal ein bisschen die Köpfe an die Wand und wuscheln uns das Karma durch mit AC/DC, Touch Too Much, gute Reise, gute Fahrt. Putti, starker Start. Ich sag euch eins, ich war 14 und hatte so einen kleinen aus Plastik, so ein Vinyl, so ein Plattenspieler. Und wie auch immer diese Platte zu mir gelangt ist, das war damals die legendäre Highway to Hell. Ich weiß es nicht mehr. Und dann kam dieses Touch Too Much und meine Welt war eine andere und stand in Flammen. Wir bleiben mal bei einer harten Kante. Und ich war kurz versucht, das Original von Arnaud zu spielen. Aber es gibt eine tolle neue Version von Bonaparte und Sophie Hunger. Und irgendwelche Arschlöcher, die rumlaufen und uns das Leben hier zur Hölle machen wollen, die gibt's immer. Die Revolution beginnt in 3, 2, 1. Putain, putain, let's go. Und so viel Hunger. Ich habe sowieso so einen kleinen Schweizfimmel im Moment, aber dazu später noch mehr. Wir begeben uns mal, wir schlittern in eine wundervolle Easiness jetzt. Und ich sag mal so, wir von Fortuna Ehrenfeld, wir werden ja auch immer so dem berühmten Singer-Songwriter-Genre zugeordnet. Und was ist denn das eigentlich, Singer-Songwriter? Am Anfang steht ja eigentlich immer Singer, ne? Das ist immer das, wo ich nach erfolglos immer noch nachsuche. Ich probel ja immer nur so meinen Senf daher. Und wenn mein Tipp ist, wenn man das Singer-Songwriter-Genre vollends aufsaugen will in sich, dann begebe man sich in die Fänge von Linda Ronstadt. Und von der hören wir jetzt die wundervolle alte Ballade. Ich glaube ursprünglich von The Band und Dylan oder irgendwie, weiß ich nicht, kannst du selber googeln. Willen, let's geh fliegen, Junge. Driven every kind of freak that's ever been made. Driven. And if you give me Das war Linda Ronstadt und ihr hört das Gastspiel auf Byte FM und wir machen hier weiter und hauen mal den ersten Fortuna-Song raus. Und jetzt am 8.9. kommt unsere neue Platte raus, die heißt Glitzerschwein wie auch sonst, denn das Glitzerschwein, das begleitet uns schon lange, das taucht immer mal hier und da im Fortuna-Kosmos auf. Das Glitzerschwein ist so ein Statthalter und eine Universalfigur für Stock aus dem Arsch und gute Laune und die Welt erneuern und einfach vollkommen angstfrei den Dingen begegnen, die uns das Leben in irgendeiner Form besser oder safer oder gut gelaunter gestalten sollen gegen alles Böse dieser Welt. Und dann habe ich mal diesen Song hier aus meinen Kladden hervorgekramt. Hast du nicht. Habe ich doch. Hast du nicht. Hab ich doch. Hast du nicht. Hab ich doch. Hast du nicht. Und als das Ding so fertig war, gab es noch so eine ganz, ganz kleine Lücke mittendrin. Und da ging es drum, was ist die verdammte Essenz, weißt du, dass du morgens aufstehst und sagst, okay, heute wird ein verdammt guter Tag. Und am Ende wurde es dann der Titel dieses Songs und der heißt Leck mich am Arsch, Amor Romeo, viel Spaß, los geht das hier. Mich am Arsch, Amore Mio von Fortuna Ehrenfeld. dem Gute-Laune-Soundtrack für ein besseres und achtsameres Leben. Und jetzt pass mal auf, wir sitzen ja hier virtuell mitten auf Hamburg-St. Pauli, ne? Und ich wusste gar nicht, ob ihr das wusstet, aber ihr habt einen genialen Songwriter hier in der Stadt. Der ist gar nicht mal so unbekannt, der schwingt die Tasten in der T.S. Ullmann-Band zum Beispiel. Und was, glaube ich, noch viel zu wenig Leute wissen, der junge Mann schreibt unfassbar gute Songs. Und wir hören jetzt einen davon, das ist so eine Gute-Laune-Maschine. Und ich habe keine Ahnung, warum dieser Song nicht auf Augenhöhe mit den Paul McCartneys und allen anderen Schnapsnasen dieser Welt rangiert, auf der Full Moon Party in Koh Samui. Dieser Song hier ist ein Brett, das ist ein Welthit und ich habe keine Ahnung, warum nur ich das weiß und wenige andere. Und dieser Song gehört in den Himmel geschossen, denn er ist ganz großartig. Hier kommt Sir Simon und A Little Less Bored. Viel Spaß. So now that the gloves hide our weak, tiny fists, the audience is thrilled and the judges insist. Us two in the ring, and one needs to take the punch. Now that the jokes were explained up above, our best magic tricks fail to make them all laugh. Just us two on stage, and one is gonna get caught in half. You said wait for the last days of winter, for the last lines to fit the chorus. We could drive up to the place near the ocean, we might end up a little less bored. Final rewrite, all lines well rehearsed. I know yours, you know mine. Long story short, somebody has to die. And you said wait for our names in the credits, for the long time deserved award. We could stay near the ocean, we might end up a little less bored. Das war Sir Simon hier aus Hamburg, denke ich zumindest, und A Little Less Bored. Ihr hört bei FM das Gastspiel und ich bin Martin von Fortuna Ehrenfeld und ich hau euch hier noch ein paar Songs um die Ohren. Und jetzt, liebe Glitzerschweinis, ist mal absolut Schluss mit lustig. Ich werde oft gefragt nach Vorbildern oder dergleichen und dann bin ich immer so ein bisschen überfordert mit der Frage und denke, ach Mist, ich habe gar keine, weil ich glaube, ein Vorbild, da ist die Gefahr viel zu groß, dass man dieses Vorbild kopieren will. Und da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Klar, alles, was man in uns reinschüttet, kommt irgendwo anders wieder raus. Aber wenn es einen gibt, den ich uneingeschränkt 24/7 hören kann, was vielen Leuten zu anstrengend ist, und den ich sehr, sehr bewundere für seine Eigenständigkeit, wenn irgendjemand überhaupt independent war, dann war er das denn. Wir reden hier von Frank Zappa. Und da es für viele Leute offenbar immer noch eine Riesenhürde ist, sich mit dieser zeitweise durchaus komplexen Musik zu beschäftigen, werfe ich hier euch ein arschgeiles und wie ich finde, sehr konsumierbares Filetstück vor die Füße. Und wenn du mal wieder komplett den Kanal voll hast von dem ganzen Herzschmerz-Scheiße, dann hilft nur das hier. Frank Zappa, Broken Hearts Are For Assholes. Let's go. Some of you might not agree, but you probably likes a lot of misery. But think a while and you will see. Broken hearts are for assholes. Broken hearts are for assholes. Broken hearts are for assholes. And you will as well too. What you gonna do? 'Cause you're an asshole. You think you're a lonely guy, and maybe you think you're too tough to cry, so you went to the grape just to give it a try. And Dagmar, without a doubt, the ugliest son of a bitch I've ever seen in my life was his name. One, two, three, four. The whiskers sticking out from underneath of his pancake makeup. And yet he was a beautiful lady. Nearly drove you insane. Let's talk about leather. And so you kissed a little sailor. Tex Abel starring in the latest Shepherd's production. From Spain. Sir Richard Pumpelo. You sniffed the reeking buns of angel. The tail of a demented bread boffer. And acted like it was cocaine. Fine whole wheat loaf. You were dazzled by the exciting new costume of Coco. And then on Tuesday night, Caesar's back in town. In a way you can't explain. Facing off the Olds Bar tag team and grudge so match. And so you with work along with Michael. 379 pounds of Samoan dynamite. Which gave your back an awful strain. Volcanic hell. But you came back on Sunday for the gong show. Thursday, two nights. But you forgot what I was saying. Cause you're an asshole, you're an asshole, that's right. You're an asshole, you're an asshole, yes, yes. You're an asshole, you're an asshole, that's right. You're an asshole, you're an asshole. You can't live with what you've been through. Well, ladies, you can be an asshole too. You might pretend you ain't got one on the bottom of you, but don't fool yourself, girl. It's looking at you. Don't fool yourself, girl. It's winking at you. Don't fool yourself, girl. It's blinking at you. That's why I say I'm gonna ram it. Ram it, ram it, ram it up your poop shoe. Cornhole! Ram it, ram it, ram it, ram it up your poop shoe. Fist fuck. Ram it, ram it, ram it, ram it up your poop shoe. Wristwatch, Crisco. Ram it, ram it, ram it, ram it up your poop shoe. Don't fool yourself, girl. It's going right up your poop shoe. Don't fool yourself, girl. It's going right up your poop shoe. Don't fool yourself, girl. It's going right up your poop shoe. Don't fool yourself, girl. It's going right up your poop shoe. Aye, aye, aye. Don't fool yourself, girl. It's going right up your poop shoe. Aye, aye, aye, aye. Don't fool yourself, girl. It's going right up your... All right, das war Frank Zappa, mein all-time hero. Und jetzt kommen wir zu einer Sache. Deutsche Texte, ne? Durchaus problematisches Thema. Man sagt mir ja auch nach, dass ich manchmal so texten würde, als hätte man mir gerade ein brennendes Eichhörnchen in die linke Hirnhälfte implantiert. Und trotzdem versucht man ja immer irgendwie eine Sache auf den Punkt zu bringen, weißt du, mit so einer Zeile, die einfach so Batsch macht. Und ich denke, manchmal kriege ich das ganz gut hin und dann kommt aber so eine Truppe vorbei um die Ecke, also die haut dann einfach mal so ein Album raus und dann denkst du, ja, so einfach hätte man das auch sagen können. Knallt mich weg, beamt mich an, hier ist Tokotronic und Jugend ohne Gott gegen Faschismus. Du verbringst den Sommer ein Muttermal. sitzt. Jugend ohne Gott im Faschismus. Jugend ohne Gott gegen Faschismus. Du verbringst den Tag mit den Skateboards. Driftest ab in deinen Träumen, siehst du Dinge, sie wachsen überall, Diamanten, Silberringe im Überschall. Jugend ohne Gott gegen Faschismus. Jugend ohne Gott gegen Faschismus. Schakalakalakalingo, wir kommen so langsam zum Ende. Ich würde gerne die Stimmung mal kurz ausbremsen. Hey, warte mal, eigentlich soll ich da hier irgendwie unsere neue Platte promoten. Die heißt übrigens Glitzerschwein und kommt am 8.9. Und jetzt pass mal auf hier, ne? Wir spielen wie immer in unserer heißgeliebten Knust, und zwar am 13. Oktober. Die Tickets werden verdammt knapp langsam. Also wenn ihr Bock habt, dann kommt uns da besuchen. Ist ja nur hier über die Straße. So, weiter im Text. Wir waren neulich in Deutzen auf dem Adria Akustik Festival. Das ist das von Götz Wittmann und das war schon echt heavy geil. Mit welcher Angstfreiheit und Leck-Arsch-Gefühl, da das gallische Dorf in einer gar nicht mal so einfachen Gegend das zelebriert, was sie nun dann mal machen. Und das wird immer sehr, sehr spät und dann auch sehr, sehr lustig. Und mitten in der Nacht, es gibt dann den Späti mitten im Wald. Und da durfte ich Zeuge werden eines unglaublichen Konzerts von Robert Kaufmann. Das hat mich sehr berührt. Das hat mich zum Lachen gebracht. Das hat mich aber auch mir stand das Pipi in den Augen. Und ein Song hat er, der hängt genauso dazwischen. Und den hören wir uns jetzt an. Robert Kaufmann und Sternenklar und sternhagelvoll. Ihr hört bei FM das Gastspiel mit Martin von Fortuna Ehrenfeld. Sternenklar und sternhagelvoll, und wir wollen noch nicht nach Hause gehen. Sternenklar und sternhagelvoll, und wir wollen noch nicht nach Hause gehen. Der Heinz ist schon gegangen, er wollt noch nach der Ollen sehen. Die goldenen Sternlein prangen und wir können das verstehen. Sternenklar und sternhagelvoll, und wir wollen noch nicht nach Hause gehen. Sternenklar und Sternhagel voll. Und wir wollen noch nicht nach Hause gehen. Der Dieter wurde müde, er wollte noch die Schäflein zählen. Jetzt schläft er hier am Tresen und das können wir verstehen. Sternenklar und sternhagelvoll und wir wollen noch nicht nach Hause gehen. Sternenklar und sternhagelvoll und wir wollen noch nicht nach Hause gehen. Die Rita reibt ihr Steißbein, sie sagt, der Stuhl wär hart. Ihr Mann isst gerne Eisbein und der Rest bleibt uns erspart. Sternenklar und sternhagelvoll und wir wollen noch nicht nach Hause gehen. Sternenklar und sternhagelvoll und wir wollen noch nicht nach Hause gehen. Der Willi hat ein Holzbein, drum kann er auch nicht lange stehen. Er sagt, es kommt vom Rauchen und das können wir verstehen. Sternenklar und sternhagelvoll und wir wollen noch nicht nach Hause gehen. Sternenklar und sternhagelvoll und wir wollen noch nicht nach Hause gehen. Der Wirt gähnt mit offenem Munde. Feierabend, das wär schön. Er sagt, es wär die letzte Runde. Das können wir verstehen. Sternenklar und sternhagelvoll. Doch wir wollen noch nicht nach Hause. Sternenklar und sternhagelvoll und wir wollen noch nicht nach Hause gehen. Robert Kaufmann aus, weiß ich auch nicht, muss mal googeln. Angstfreiheit, ne? Angstfreiheit, da sagst du was. Das werde ich ja auch oft gefragt hier wegen Schlafanzug und Federbohrer und sowas, ne? Und ich und wir haben irgendwann mal für uns beschlossen, vor überhaupt gar nichts mehr Angst zu haben, vor allem nicht vor Kunst machen, Musik machen, Lieder schreiben und damit rausgehen. We don't give a fuck. Weißt du, wir haben jetzt so 15, 20 Jahre hinter uns, wo mitten im deutschen Fernsehen die jungen Leute sich runterputzen lassen müssen und von irgendwelchen Affen erzählt kriegen müssen, sie sollen entweder zu- oder abnehmen, bis der Nächste vom Schiff springt. Darum geht's doch überhaupt nicht. Weißt du, es geht darum, irgendwie den Strom in die Steckdose zu machen. Geiler Satz. Und ab dafür. Und jetzt, wir machen noch einen Burnout und danach gibt's noch eine schöne Ballade, dann ist so langsam Schluss. Und hier kommt die Truppe, die sich offenbar auch überhaupt nichts scheißt. Die Texte treffen mich mitten ins Herz und hier kommt natürlich der Karstadt-Detektiv vom Team Scheiße. Let's go. Ich bin Karstadt-Detektiv, ich bin Detektiv bei Karstadt. Ich bin Karstadt-Detektiv, ich bin Detektiv bei Karstadt. Ich bin Karstadt-Detektiv, ich bin Detektiv bei Karstadt. Ich bin Karstadt-Detektiv. Ich bin Detektiv bei Karstadt. Ihr könnt klauen, was ihr wollt. Ich werd niemanden verraten. Alles, was ich will, ist ein Freund, mit dem ich FIFA zocken kann, der mir Gäste auf WhatsApp schickt, mit mir saufen geht oder reinzählt. Einfach ein Freund, ein Freund, ein Freund. Einfach ein Freund, ein Freund, ein Freund. Willst du mein Freund sein? Willst du mein Freund sein? Willst du mein Freund sein? Ich bin Karstadt-Detektiv, ich bin Detektiv bei Karstadt. Ich bin Karstadt-Detektiv, ich bin Detektiv bei Karstadt. Ich bin Karstadt-Detektiv, ich bin Detektiv bei Karstadt. Ich bin Karstadt-Detektiv, ich bin Detektiv bei Karstadt. Ihr könnt klauen, was ihr wollt, ich werde niemanden verraten. Alles, was ich will, ist ein Freund, ein Freund, ein Freund. Alright, liebe Freundinnen, Freund Datschen, Freund Dixen und Freund Dösen, das war Martin von Fortuna Ehrenfeld bei Byte FM im Gastspiel. Unser neues Album heißt Glitzerschwein und kommt jetzt am 8.9. und es ist ein Wurf. Es ist mein Meisterwerk. Es ist ein Standardwerk und gehört in jede gute Stube. Ich würde euch aber gerne mit einem anderen Song entlassen. Und zwar waren wir neulich, noch bevor das Album entstanden ist, auf St. Pauli und haben unsere Freundinnen von der Tüdelband getroffen und dann noch irgendwie die Jungs von Viva Con Agua vom Lattenplatz eingepackt und haben einen Song aufgenommen, der so ein bisschen auf das Viertel, auf den Kiez schaut, für mich als Reisenden, der da irgendwie aufschlägt und immer mehr die Seitenstraßen entdeckt und weg von den Sachen geht, die in der Zeitung stehen oder weswegen der Kegelclub dahin fährt. Und das ist heute der Schlusssong und das ist die wundervolle Ballade Auf St. Pauli ist der Abendstern geboren. Macht's gut, bis dann, am 13. Oktober spielen wir der Knusti, Knusti, Knusti, Knusti, bye bye. Ich bin 2000 Mal um den Michel gerannt, hab mir dann auf St. Pauli die Flossen verbrannt. Wer morgens um 5 noch bis 10 zählen kann, fängt bei Mutter an zum ersten sein Seepferdchen an. Die Matrosen schreien ihre Liebe ins Meer und die Landratten werfen ihr Geld hinterher. Auf dem Rummel schieß ich dir die Rosen vom Dach und dann bleiben wir, bis wir vergessen sind. Auf St. Pauli, auf St. Pauli ist der Abendstern geboren. Auf St. Pauli, auf St. Pauli habe ich mein Herz verloren. Auf St. Pauli, auf St. Pauli. Dem Wind auf dem Kiez überlässt, hält sich besser am nächstbesten Schwimmreifen fest. Klabau oder Männer, Klabau oder Frauen, erst knutschen und dann sich die Backen verhauen. Auf St. Pauli ist manchem die Hose zu klein, die Tränen aus Salz und die Pflaster aus Stein. Auf St. Pauli wird jede Nacht Spucke zu Teer. Du hast so viel verkracht und willst immer noch mehr. Auf St. Pauli, auf St. Pauli ist der Abendstern geboren. Auf St. Pauli, auf St. Pauli habe ich mein Herz verloren. Auf St. Pauli, auf St. Pauli. Was wir tragen, stellt bei Sonnenaufgang keine blöden Fragen. Das einzige Gesetz, das wir verstehen, hat seit Donnerstag kein Tageslicht gesehen. Oh, Tag für die knallbunte Nacht übrig lässt, kratzt in allen paulinischen Herzen sich fest. Die letzte Umarmung, bevor wir dann gehen, ist die höllere Schwester von Ibuprofen. Die verprellten Geschichten im Reiseprospekt haben sich Wade und Wurst in die Ohren gesteckt. Hinter halbstarkem Schnack und Lametta-Kommerz schlägt ein ehrliches, ehrliches Hamburger. Auf St. Pauli ist der Abendstern geboren. Auf St. Pauli, auf St. Pauli habe ich mein Herz verloren. Auf St. Pauli, auf St. Pauli habe ich. Ein auf die Freiheit, ein auf dich und auf mich, ein Fußballverein, er lässt dich nie im Stich. Ein auf die Freiheit, ein auf dich und auf mich, ein auf St. Pauli, Schalala. Ein Fußballverein, der lässt dich nie im Stich. Auf St. Pauli ist der Abendstern geboren. Fortuna Ehrenfeld waren das, zusammen mit der Tüdelband. Martin Bechler von Fortuna Ehrenfeld hat euch gerade hier im Gastspiel durch 10 seiner Lieblingssongs geführt. Das neue Album seiner Band erscheint am 8. September und heißt Glitzerschwein. Die letzte Veröffentlichung von Fortuna Ehrenfeld war kein Studioalbum, sondern ein Live-Album aus der Kölner Philharmonie. Und dort als Gast dabei war der folgende Musiker, Gisbert zu Knyphausen ist das, hier mit einem älteren Song, So seltsam durch die Nacht. Jetzt fängt alles von vorne an. Der Wind treibt uns fort und dann reden wir genau wie bisher von unserem Leben, das sich immer so weiter dreht und wir immer noch nichts verstehen von dem Chaos in unseren Hirnen und dem Gang unserer Wege. Und wir rauchen immer viel zu viel. Doch wir sehen gut dabei aus. Ja, wir tun das mit Stil. Und wir warten auf den Anfang der Nacht. Wenn das Licht ausgeht und unser müdes Herz. Doch ich hab Angst vor dem Ende der Nacht. wenn es Licht uns fängt und der Tag uns bloß müde verlacht. Wasser stehen und nichts als Meer und Wellen sehen. La la la la. Stundenlanges Baumen und vergessen seinem Erdenrund. La la la la la. Stundenlang die gleichen Rituale. Stundenlang die gleichen Kreise drehen. Stunden, Tage, wochenlang die Zeit im Seit- und Rückwärtsgang. Ich hab dich viel zu lang nicht mehr gesehen. Stundenlang am Arsch der Welt die Uhren um und abgestellt. La la la la. Mit Akribie und balanciert den Abendhimmel raubkopiert. La la la la la. Stundenlang und schon zum nächsten Mal bleiben und vielleicht nie wieder gehen. Stunden, Tage, wochenlang die Zeit im Seit- und Rückwärtsgang. Ich hab dich viel zu lang nicht mehr. Der Mond hat keine Zeiger, kein Ziffern und kein Blatt und weiß doch, wann die Flut heute Nacht hier einzutreffen hat. Ich will nicht wissen, wie viel Sterne ich gezählt hab, bis mir der Himmel auf den Kopf gefallen. Als Meer und Wellen sehen. Ein Song vom Soloalbum von Martin Bechler war das. Man kennt ihn sonst auch als Kopf der Band Fortuna Ehrenfeld. Er hat euch hier im Gastspiel durch 10 seiner Lieblingssongs geführt. Und das war's jetzt auch vom Gastspiel. Hier zum Abschluss hören wir nochmal Musik von Fortuna Ehrenfeld, von seiner Band. Das letzte Kommando heißt der Song und damit viel Spaß im weiteren Programm von Byte FM. Macht's gut. Ein Tag zum Vergessen. Ein Tag wie ein Schwein. Zum Töten zu rosa. Zum Fressen zu klein. In so müden Momenten kratzt von unten die Zeit. Und du schlägst mit den Fäusten die Langweilen breit. Sag, zu wem willst du beten? Zu wem willst du gehen? Wenn die ganzen Geföhnten so weit rechts von hier stehen. Und zu wem willst du aufschauen, wenn da oben nix ist? Absolutely nothing unimpresses me like this. Wir sind das letzte Kommando, verliebt und loyal. Zwei beknallte Piloten mit viel Potenzial. Zwei Mangas in Tangas, verkannte Genies. Reisegruppe seltsam auf dem Weg ins Paradies. Es steht an jeder Laterne und in manchem Gesicht, so als hätte man Wölfe unter die Menschen gemischt. Dauert nicht mehr so lange, dann schlägt dir irgendwas ein. Richtige Sternzeit, falscher Verein. Wir sind das letzte Kommando, verliebt und loyal, zwei beknallte Piloten mit viel Potenzial. Zwei Mangas in Tangas, verkannte Genies. Reisegruppe seltsam auf dem Weg ins Paradies. Es ist bloß aus den Punks geworden, alle machen Webdesign. Toffifee auf Eierschaukel, kann ja auch nicht sein. Lieber am Arsch, als einer von denen. Lieber am Arsch, la la la la la la. Lieber am Arsch, es muss doch irgendwas geben. Schrei mal ganz laut Scheiße und dann hau mir eine rein. Wir sind das letzte Kommando, verliebt und loyal. Zwei beknallte Piloten mit viel Potenzial. Zwei Mangas in Tangas, verkannte Genies. Reisegruppe seltsam auf dem Weg ins Paradies. Deine Haut riecht nach Heimat und der Rest riecht nach Tier. Aber nur eine Minute weiter von hier frisst uns der Morgen, den letzten Moment, den außer uns beiden nur die Zeitlupe kennt. Bisschen Dusel ist immer dabei. Ich will doch nur, dass du endlich verstehst, was passiert, wenn du ab hier weitergehst. Denn irgendwann ist es zu spät für eine Rückkehr zur Normalität. Es kommt der Punkt, da ist es zu spät für eine Rückkehr zur Normalität. Sachen, da weißt du genau, glaub dir am Ende ja noch keine Sau. Die fangen schon so ganz komisch an, das Universum zeigt, was es kann. Ich will doch nur, dass du endlich verstehst, was passiert, wenn du jetzt noch weiter gehst. Denn irgendwann ist es zu spät für eine Rückkehr zur Normalität. Es kommt der Punkt, da ist es zu spät für eine Rückkehr zur Normalität. Byte FM in eigener Sache. Hi, ich bin Götz Bühler und ihr hört Byte FM. Gefällt euch unser Programm? Wenn ihr immer noch kein Mitglied in unserem Förderverein seid, dann denkt ihr vielleicht schon lange darüber nach, Freundin oder Freund von Byte FM zu werden. Oder? Ein Teil der Byte FM-Familie. So macht ihr möglich, dass wir senden können. Die Anmeldung geht schnell über den Menüpunkt Freunde auf der Byte FM-Homepage. Wir brauchen euch.